Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Sendung hier am Sonntagabend. Ich möchte das hier und heute aber mal vorweg schicken, für die ich mich natürlich nicht neu erfunden habe. Dafür war die Zeit etwas knapp und im Übrigen war das auch nie meine persönliche Absicht. Ich hoffe also, ich kann hier weiter punkten, wahlweise im Aufstiegs- oder Abstiegskampf mit meinem Mix aus verschiedenen Styles am späten Sonntagabend mit dem einen oder anderen Rückgriff oder auch Vorgriff, was heute zum Beispiel für den englischen Künstler Mark One gelten wird. Der erste Track des heutigen Abends kommt vom Rechenzentrum Berlin. Thank you. hatte zu Beginn der Show gesagt, Rechenzentrum mit dem Titel Slate. Hinter Rechenzentrum steckt ein Berliner Künstler, den ich vor Jahren mal kennengelernt habe. Ein aus meiner Sicht sehr sympathischer Kerl namens Marc Weiser, der auch hinter dem Projekt mir allerdings nicht bekannt Zeitkratzer Ensemble steht und nicht nur als Musiker-Künstler in Erscheinung tritt, sondern seit einigen Jahren auch eine wirklich wunderbare elektronische Musikmesse betreut und entscheidend mitveranstaltet, den Club Transmediale nämlich, der in diesem Jahr sich zum insgesamt 7. Mal ab 25. Januar bis 3. Februar über 10 Tage also weitgehend wieder im Berliner Club Maria am Ostbahnhof abspielen wird. Ein sehr weitläufiger Club ist das, in dem 2 bis 3 Performances gleichzeitig stattfinden können. Auch sehr abseitige elektronische Musik. Man kann da so wunderbar wandeln, denn es wird auch viel in visuelle Künste investiert und viel damit gemacht. Es ist ganz toll, mehrere Tage da zu sein. Heißt, der Club Maria am Ostbahnhof wird wie dein Wohnzimmer. Und du bist am Ende auch, ich habe das selber an mir erlebt, auch in der Lage, abseitigere Sounds in Verbindung mit den Visuals, mit den anderen Menschen, die da sind, zu gutieren. Rechenzentrum also mit Slate. Und hier im Hintergrund gerade verklungen Thomas Fehlmann. Es gibt eine neue EP von ihm mit 4 Tracks drauf. Emo Pack heißt sie. Daraus haben wir Powdered gehört. Wunderschöne Musik. 1 Live 4. Ich will ganz kurz sagen, was wir hier gehört haben. Ist doch schön, wenn man zu Beginn des neuen Jahres bzw. am Ende des alten mal so durch diverse besten Listen anderer Leute geht, mal schaut, was haben die so im abgelaufenen Jahr favorisiert. Da fiel mir bei der besten Liste des Hamburgers Lawrence ein Titel auf, der im Übrigen, aber das muss man ihm wirklich nicht vorwerfen, auf seinem eigenen Label Dial Records in 2006 erschienen war. F.D. Mien ist ein, ich glaube, gebürtig aus Österreich kommender Künstler, bürgerlich Philipp Sollmann, aber er nennt sich, wie gesagt, F.D. Mien, und der hat im abgelaufenen Jahr diesen wunderschönen Titel namens Bergwein veröffentlicht mit wunderschönen Strings, die da immer mal so durchwehen, Kinderstimmen. Ganz große Klasse, und ich habe gedacht, den ziehst du mal wieder raus und spielst ihn. Zumal er ja vielleicht ganz gut auch korrespondiert mit dem Track, den ich vorher gespielt habe. Der kam von einem gewissen Jeff Samuel, und das ist wiederum meines Wissens ein Australier, der aber seit einiger Zeit schon in Japan lebt. Entdeckt hat ihn dort der Kölner Labelmacher, Produzent und DJ Riley Reinhold, den ich so alle 2-3 Monate mal besuche. Wir trinken Tässchen Tee oder auch Kaffee zusammen, quatschen so ein bisschen. Er erzählt mir von seinen zum Teil abenteuerlichen DJ-Auftritten, die ihn bisweilen auch schon mal in Clubs führen, wo die Plattenspieler in Kniehöhe sich befinden. Also noch besser gesagt auf Bierkastenhöhe. Das heißt, er muss sich dann, ich weiß nicht, wo es war, in Madrid, in Polen, ich habe es vergessen, er muss sich dann also bei jeder Platte, die er spielt, bücken, dann wieder hoch, in seinen Koffern wühlen, dann wieder bücken, und das oft 3-4 Stunden lang am Abend, und wie er mir erzählte, auch Diskussionen mit Türsteher, Geschäftsführer, alles ergebnislos, muss so gemacht werden. Dein Vorgänger hat das auch so gemacht. Also 4 Stunden Gymnastik. Aber das ist nicht alles, was er macht, sondern er läuft eben auch Leuten wie dem eben gehörten Jeff Samuel in den Weg und signed sie dann für sein Label. In diesem Fall ist ein ganzes Album daraus geworden, aus dem wir eben einen Titel gehört haben, Step. Wobei der eben gehörte Titel nur auf der CD-Version erscheint von Step eben, Jeff Samuel, und nicht auf der Vinyl-Version. So viel mal zu den gehörten Tracks. Ich habe mich entsonnen, dass ich auch im letzten Jahr so zu Anfang mal so ein paar Sachen gespielt habe, die nicht auf dem regulären Weg, sprich als physikalischer Tonträger, zu erhalten sind. Auch heute möchte ich das mal in einem Fall machen und ein Kollektiv von Musikern vorstellen, die ihre Sachen ins Netz stellen und gewissermaßen ein Kollektiv darstellen. Das nennt sich Ideology, und genau unter diesem Begriff, wenn man hinter dem D noch ein Dot, einen Punkt setzt, sind die im Web auch anzutreffen. Ein Kollektiv von weitgehend deutschen Künstlern, die dort ihre Sachen veröffentlichen. Das Ganze ist frei runterzuladen. Sie nennen sich Sudio, Elliptic, Disrupt oder auch Rupert, spielen schöne, gebrochene Techno-Musik. Das reicht aber auch bis hin zu Hip-Hop. Und einen Titel möchte ich mal vorstellen, der mir hier zugesteckt worden ist, von Rupert nämlich. Der heißt Fehlerengel. Gefällt mir ausgesprochen gut. Wie gesagt, wer mal Lust hat nachzuforschen, Ideology, so heißt dieses Netzlabel. Alles kostenlos, finanzieren tun sie sich unter anderem damit, dass gelegentlich auch mal Geschäftsleute reinschauen, und wie Stefan Hager, einer der Beteiligten, mir mitteilte, machen sie dann gelegentlich auch Werbemusik, sogar zuletzt wohl für einen Autokonzern. Rupert hier mit Fehlerengel. Sehen, okay, weiß geht. Weißt du, gib zu, so glatt im Griff, so nicht, mach Licht. Steh, lass 1Live4. Ich habe hier im letzten Jahr eine ganze Reihe von Tracks gespielt von dem damals noch als Duo agierenden, das müsste ich korrekterweise Duo sagen, fürchterliche Formulierung, Fuck Pony und ihrem Album. Das war sehr roher, lassiver House mit guten Vocals, die auch so immer so ein bisschen dirty und zynisch daherkamen. Fuck Pony ist jetzt geschrumpft zu einem Ein-Mann-Projekt, nur noch Jay Hayes, der was Neues rausgehauen hat, was es also nicht auf dem letztjährigen Album gibt, nämlich diesen Track hier, Hot Slave, den wir hier auf den letzten Metern gewissermaßen hören. Der nächste Track stammt vom Vulva String Orchestra. Dahinter steckt Hanno Leichtmann. We'll be right back. Das wird sich auch im Jahr 2007 nicht vermeiden lassen, dass ich hier hin und wieder mit einem sogenannten Unknown Track um die Ecke komme. Dieser hier stammt aber definitiv vom Valva String Orchestra von Hanno Leichtmann. Also zur Verfügung gestellt haben ihn mir die Macher der Club Transmediale in Berlin dankenswerterweise plus riesigem Programmheft. Diese Messe oder dieses Festival, ich habe es zu Beginn der Show gesagt, geht über 10 Tage in diesem Jahr, wird am 25. Januar in der Volksbühne in Berlin veröffentlicht. Ich erzähle das einfach mal, weil ich A denke, es sind immer mal ein paar Leute auch hier aus dem Sektor in Berlin und B ist es auch ein Grund, kurzfristig dahin zu fahren. Die weiteren 9 Tage abseits der Volksbühne spielen sich dann, wie gesagt, im Club Maria am Ostbahnhof ab mit zahlreichen Live- und auch DJ-Performances. Ich habe jetzt Hanno Leichtmann alias Valva String Orchestra nicht im Programmheft auf Anhieb entdecken können, da er aber auf den vorab ausgehändigten sogenannten Presse-CDs hier vertreten ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass er irgendwo da auftauchen wird. Einen Track schaffen wir noch vor den Infos von dem schwedischen Duo Minilog, das lange Zeit meines Wissens unter dem Namen Son oder auch Sun Kite veröffentlicht hat, da eher Trance-Techno-Musik, aber den Trance doch deutlich abgebaut hat mit einer ganzen Reihe von Tracks, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Auch dieser soll ziemlich gut laufen in Clubs, habe ich mir sagen lassen. Seconds heißt er von Minilog hier im Gabriel Ananda Remix. Live 4. Genauso sieht das aus. Ich möchte hier weitermachen mit einer Band, die bereits in den 80er Jahren ein Album und damit auch einen Titeltrack gemacht hat, der einiges zumindest von dem, vor welchem Namen damals schon was hier in der Show läuft. Die Gruppe heißt Minimal, also Minimal und Kompakt, also Compact, Minimal Compact. Thank you. Yes, yes, yes. Was wir hier hören, ist der Großmeister des Drum and Bass. Goldie ist sein Name. Seit fast jeher veröffentlicht er seine mega dunklen Tear-Out-Tracks unter dem Alter Ego Ruffage Crew. Und das hat er auch in diesem Fall getan, obwohl der Track eigentlich ungewöhnlich stringent zu Werke geht. Dafür, dass Ruffage Crew davor steht, Monkey Boy ist das von Ruffage Crew alias Goldie. Davor haben wir Markus Intellex gehört mit dem Titel White Eyes, den ich überragend finde. Und beispielhaft auch dafür, dass Markus Intellex schon seit geraumer Zeit versucht, so einen Gap, einen Brückenschlag herzustellen zwischen Technoiden, Keyboard und Synthi-Sounds einerseits und Drum-and-Bass-Grooves andererseits. Nachzuhören ist das auf einer 24-Track-Doppel-CD, auf der natürlich auch andere Artists aus seiner Familie zum Zuge kommen, wie zum Beispiel Calibre oder auch Clued. Markus Intellex presents DAT Music Doppel-CD. We'll be right back. and guitar and dance. How comes? Pull up. Yeah, I ding dong, I will say everything I wear, don't blow it. Pull up, dancers. I love ravers, slavers. Everything I wear, don't blow it. John Abraham, all my marks. Daniel McKinman, everything I rap. Yo, flavor, flavor, chicken and beer. Everything I rap. Hear this. Stunning, G-Unit. We say bad man time for dance, and bad man fart, bad man pull up. Pull up, Batman, forward, Batman, pull up, Batman, forward, Batman, pull up, Batman. Don't let the fool you. Thanks and praise them to the conquering land of Java too. The marijuana busting on me, yeah, me shout out. Music get to me elbows and me shout out. Say what? You thought I left the good stuff? No, me still they are. Babylon, stop fight the marijuana. Jump on the man, on the rhythm, see them ride. Give praises, keep on blazing up that till I'm high. There comes the day, there comes the night. And I lose my temper. The slightest thing gonna be bound to bend. The suspect's going right in the center. Get under the sack and you will remember. Marijuana bossing on me head. Me so tota. The music get to me. On me so tota. Say wow. Out I left the boots of no. I know me still there. Babylon, stop fight the marijuana. Turn bumbo man. Bang the rhythm, see them right. Your praises that keep on blazing up the till them fight. Here goes the day. Here comes the night. So I've got to smoke up the drugs. I've got to make love to my girls. I've got to smoke the drugs. I just can't do without it. Ain't gonna get me loaded. I just can't do without it. It's got to be loaded. Da sind wir hier bei 1 Live 4. Ich hoffe, es war okay, wenn ich hier mal einfach einige Tracks in einer Linie habe laufen lassen. Ich will bei dieser Gelegenheit kurz sagen, was das im Einzelnen war. Nach der Roughage Crew mit großem pathetischem Strings-Vorhang aufgemacht, ein Titel von SKC. Zusammen mit Bradwa habe ich ihn erstmals zur Kenntnis genommen als Drum-and-Bass-Artist aus Ungarn, Sound of Budapest. Ich nehme also an, ich habe biografisch mich nie so groß um ihn gekümmert, dass er tatsächlich auch von dort kommt, dann aber wie einige andere ja auch zum britischen Hospital-Label vorgedrungen ist. Das gilt auch für sein Album Killing Me Softly, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe. Dann kam ein schon ein paar Tage zurückliegender, aber ungemein kräftiger, rockender Reggae-Dancehall-Drum-and-Bass-Titel. Bad Man Forward heißt er, auf dem Shout-Label erschienen. Ich habe wirklich alle möglichen Angaben, finde aber zum Teufel den Artist-Namen nicht auf meinem Vinyl. Es ist zwar da eine Angabe namens Volume 11, Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Artist sein soll. Also Shout heißt das Label und Bad Man Forward ist der Track. Nachdem der verklungen war, habe ich hier fortgesetzt mit Scream. Zwei Tracks von ihm, zwei markante Tracks, nämlich Midnight Request Line und Deep Concentration, sind in die Hände des Drum-and-Bass-Producers Sync gefallen, der sie in Richtung Drum-and-Bass eben remixt hat. Das galt eben für das, was wir gehört haben in Sachen Deep Concentration. Und gerade verklungen ist ein Mann, den ich, muss ich gestehen, ich verehre ihn, ich mag ihn sehr, Mark One, der Mann aus dem Norden Englands. Ich habe schon früh angefangen, seine Sachen zu kaufen, die am Anfang beinharter, doomiger Hip-Hop waren, schon mit dem Versuch, gigantische Bässe da reinzubringen, als von Dubstep und solchen Sachen eigentlich noch gar nicht die Sprache war. Im Februar kommt ein Album, das ein guter Freund mir zugeschickt hatte, ohne Angabe, was die Veröffentlichung betrifft. Ich habe das jetzt hintenrum erfahren, will aber fortsetzen, aus diesem Album zu spielen. Bis in den Februar rein, versteht sich, das heißt Copyright Laws von Mark One. Und aus diesem Album, das ein super Brückenschlag ist aus meiner Sicht zwischen Grime, den er ja auch mit dem Virus Syndicate macht, zwischen Dubstep, zwischen doomigem Dancehall, wie wir ihn hier mit Sizzler gehört haben, aus diesem Album habe ich eben den Sizzler-Track I Got To gerade gespielt. So viel mal als Angaben zu den Tracks. Ich hoffe, dass ich irgendwo heute noch eine Zeit finde, auch mal was Älteres von Mark One spielen zu können. No special behavior is ever required. Do it till you're tired, then go get wired and jump right in, my friend, and do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Live hier. Es gibt so etwas wie einen neuen letzten Schrei, einen neuen Bastard aus Hausmusik, Miami Bass, Dirty, Early, Electro. Die ganze Sache heißt Ed Banger, ist ein Label aus Paris und gehört einem Typ namens Pedro Winter, der meines Wissens früher Manager bei Daft Punk gewesen ist. Aus diesem Ed Banger-Stall haben wir gerade den DJ Medi gehört mit I'm Somebody im Kenny Dope Remix, und Kenny Dope war es auch, den wir vorher mit einem älteren Titel gehört haben, auch da als Remixer, nämlich bei Playgroup zusammen mit Casey Flight und dem Front-to-Back-Titel, den ich bis heute überragend finde. Und ich glaube sowieso, dass Playgroup und Trevor Jackson einen gewissen Einfluss auf das gehabt haben, was seit geraumer Zeit sich um Ed Banger tut. Ich möchte das Label gleich noch mit einer super charming Frau weiter featuren aus Miami. Uffi heißt sie und produziert ihre Tracks zusammen mit ihrem Freund Feeds, hoffentlich gesprochen. Hier ist zunächst was anderes. Stalkers rest, the world seems lazy for the newborn. TMI, people call me off when I rock the party. You bust a nut, feats is breaking out the beat. Shit be hotter than me. Me and he are crews and militia. Better watch out, my clan gets vicious. Badass bitch, I'm rated X, I'm gifted. Ain't gotta sell sex. Cross the beach onto the street. Gotta work hard, no room to cheat. Crunk and grind, that's my bloodline. Feats is mixing, off he shouting, off is banging, feats is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do, do it whole. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like Dodo, I like boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you got too slow. Pick up the pace with your cracked out face. Uffy's banging, feats is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do, do it hot. And if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. Pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the Glock, the Glock. Sound like Twister, fast as hell. I rock this beat, you know damn well. Gonna make it to the top. Spit this shit till you drop. Down low is where you keep it, boy. Don't let anyone know. Gonna tear you down. Underneath you, just a clown. Time everyone see what you really be. Play the game gets played. I got a man and he goes by Feeds. Play the game gets played. I got a man and he goes by Feeds. Uffy's banging, Feeds is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do, do it hot. And if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Pop the Glock you pop. If you had a line, it's your bang pop. Off is banging, off is banging, off is banging, feeds is banging, off is banging, feeds is banging. Time to get low, do the tootsie roll. Off is banging, feeds is banging, off is banging, feeds is banging. Me and he are crews and militia. Better watch out, my clan gets vicious. That's how we do, do it whole. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull up the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like Dodo, I like boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you got too slow. Pick up the pace with your cracked out face. Pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the Glock, the Glock. Pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the pop the Glock, the Glock, the pop. If you had a line, it's your bang pop, bang pop. Sorry, dass ich da vorher reinsprechen wollte. Das war die eben schon angekündigte Uffy aus Miami zusammen mit ihrem Freund Feeds mit einem etwas früheren Track, nämlich Pop the Clock, der es im letzten Jahr auf vielen Floors gemacht hat. Es gibt auch neuere Sachen von ihr, ziemlich neusiges Zeug. Ich wollte hier diesen unheimlich charmanten Track zunächst mal vorziehen, nachdem wir zuvor einen Typen namens White Williams gehört hatten mit dem Titel Headlines von einem amerikanischen Label, das ich sehr schätze. Tiger Beat 6 heißt es. Die Alben, insbesondere die Compilations, sind wahre Wundertüten. Du weißt nie, was dich erwartet. Das berühmt-berüchtigte Pendel schlägt ständig aus zwischen neusigen Tech-Punk-Stücken, Elektro-Rock, Elektro-Disco-Wave-Sachen. Manche, die sofort reingehen, und andere, die etwas schwieriger zu checken sind. Es gibt eine Tiger Beat 6 Label Compilation. Ich finde sie nach erstem Hören richtig gut. Let's Laser Tag Sometime heißt sie. Daraus habe ich eben den besagten White Williams gespielt. Ein bisschen Werbung kann nicht schaden. Ich bin persönlich jemand, der sich seine Platten, etwas altmodisch vielleicht, am liebsten immer noch im Good Old Record Store besorgt. Und der Kölner Plattenladen Grufetech ist auf eine, wie ich finde, gute Idee verfallen angesichts der Tatsache, dass die geänderten Öffnungszeiten, jeder kann ja so, wie er gerne möchte, länger auflassen, jetzt zu der Idee geführt haben, nach dem offiziellen Ladenschluss gewissermaßen den Laden weiter aufzulassen, nämlich ab 19.30 Uhr, das zum Beispiel am kommenden Donnerstag, und dann Leute, die gerade in der Stadt sind und spätabends vielleicht noch eine Show, ein Konzert haben, einzuladen, um dort Platten aufzulegen. Genau das wird im Groovetech Plattenladen geschehen am kommenden Donnerstag, das ist der 11. Januar ab 19.30 Uhr. Legt dort der großartige J. Rawls Platten auf. Das wird ganz sicher nicht nur Hip-Hop sein, sondern auch etliches in Richtung Soul, bevor er dann später am Abend im Kölner Club Subway auftritt. Dazu wird ein bisschen Kölsch besorgt und die Groovetech-Leute haben mir extra gesagt, ich solle sagen begrenzt Kölsch, also nicht saufen bis 6 Uhr morgens und 200 Leute vor der Tür, so würde das natürlich nicht hinhauen, aber Kölsch ist auf jeden Fall da. Die J. Rawls Party im Groovetech-Laden startet dann entsprechend 19.30 Uhr am Donnerstag. I love you. I love each and every one of you. How y'all doing? This is Sean Anthony. And I am the voice of the capital city of Columbus, Ohio. Radio person now, extraordinaire, all that good stuff, you know. But you know, we sometimes question love. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Love does not demand its own way. Love is not irritable, and it keeps no record of when it has been wronged. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. And if you can be gentle to at least one thing, then inside of you is love. I love you too, Sean Ann. Musik aus dem J. Rawls Album The Essence of Soul. You Das ist richtig. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt gemeinsam zu später Stunde die Straße nach Asien befahren. Hier ist sie. sinning blue waves of doubt, nature now blown apart. In this fury of a cruel matriarch, she leads me to the edge of my own frailty, my own mortality in question. Her sanctity pushed me on and off to the depths of my own cowardly lies. And in this decay I find another day while I burn out the stake. And I know, into the decay of another day while I burn out the stake to have a chance to obey. And will I start again where I first began? So long ago. machen einen kleinen Break hier. 1 Live 4, das Duo Extrawelt hat immer einen guten Zug in seinen Tracks. Das gilt auch für diese Aufnahme, die ziemlich frisch ist. Die Maxi heißt Schmedding 8000, zwei Tracks, 8000 nämlich und Schmedding. Letzterer ist der, den wir hier hören, der jetzt auf seinen letzten Metern ist. Angefangen bin ich mit einer Band, ich habe das schon mehrfach erwähnt, die von vielen, die alte deutsche Bands an sich durchaus schätzen, etwas spöttisch gerne gesehen wird, die Münchner Musikkommune Embryo. Dieser Spott ist schlicht und einfach falsch. Embryo haben großartige Sachen gemacht in ihrer über 35 Jahre währenden Karriere, die erst so ein bisschen Fusion-Jazz-mäßig begann und dann abdriftete in asiatische und afrikanische Kollaboration mit Musikern von dort und entsprechend geprägten Platten. Im Jahr 78 brach die Gruppe nach Asien auf und heraus kam ein wirklich großartiges Doppelalbum, das sich für damalige deutsche Verhältnisse sensationell verkauft hat, nämlich weit über 30.000 Mal Embryos Reise. Ich will ganz kurz aus dem umfangreichen Booklet nur vorlesen, wie sich das damals abgespielt hat. Im September 78 schreiben Embryo, haben wir unsere Instrumente, Verstärkeranlage, Mikrofone, Tonbandgeräte, Filmkameras, Leinwand und jede Menge Hoffnung in drei alte, notdürftig umgebaute Busse gepackt und sind Richtung Asien aufgebrochen. Deshalb eben der Titel Straße nach Asien. Wir wussten damals nicht genau, ob es überhaupt klappen würde. Die meisten Auftritte standen noch nicht fest. Im Iran war gerade der Schah am Abdanken und niemand wusste, ob wir überhaupt über die Grenzen kommen würden. Einige meinten schon, in der Türkei wäre die Reise zu Ende. Wir, das waren neben den Musikern und Roadies, die ganze Embryo-Familie mit Frauen und Kindern, ein achtköpfiges Filmteam um Regisseur Werner Penzel, ein Clown und Seiltänzer, zwei alternative Automechaniker und ein Maler. An die 30 Leute waren das und oft reisten auch ein paar Einheimische mit. Die Geschichte geht noch weiter, aber ich will sie nur mal bis hierhin laufen lassen, um zu sagen, dass der Kopf dieser Gruppe, Christian Burchardt, bis heute Tausende von Auftritten gespielt hat. Er müsste mittlerweile so langsam auf die 60 Jahre zugehen und nach meiner Rechnung dürften das am Ende 6.000, 7.000 Auftritte sein. Der Typ ist absoluter Hardcore und einige jüngere Leute, die in diesen Wochen Kraut und Rüben im Fernsehen sehen, eine auf 6 Teile angelegte Serie, die die alten deutschen Rockbands nochmal featured, vorstellt, zeigt, wie das damals so war. Solche Leute haben mich jetzt in der Vergangenheit öfter angesprochen und gesagt, hör mal, der Typ ist echt cool. Was der sagt, das kann man auch heute noch so bringen. Der Grund, der ist nie rausgekommen. Der war immer auf der Straße, hat immer sich mit Leuten messen müssen, eben mit seinen zahlreichen Konzerten. Christian Burchardt ist der Kopf von Embryo. Ich wollte das einfach mal gesagt haben, weil nun gut, das wollte eher der Zufall, dass die Straße nach Asien sich in ihren Akkordreihen dann auch, wie ich finde, relativ gut anlehnt an die exotischen Sachen, die Trail of Date anstellen, insbesondere auf ihrem Track Sunken Dreams, den ich danach gespielt habe, vom aktuellen Album So Divided. Danach dann Extrawelt, jetzt will ich nicht erneut groß aufholen, ausholen, sondern das, was kommt, erstmal spielen und dann vielleicht noch ein paar Takte sagen. Mufti und Benjamin Brunn hier. Thank you. 1 Live 4. Wieder eine Nummer, bei der ich vor einem Rätsel stehe, das ich so ungefiltert an dich und euch weitergeben muss. Weder der entsprechende Record Shop noch die Anbieter im Netz sind in der Lage, den Artist hier zu benennen, sodass der Unknown bleibt. Der Titel, den wir hören, heißt gleichwohl Glandula Pitti auf einem Label. Selbst von dem ist nicht ganz klar, ob es wohl aus Deutschland kommt oder aber aus Skandinavien. Clockworks heißt dieses Label, kommt hier mit seiner allerersten Veröffentlichung Clockworks 01. Ein geheimnisvoll knisternder Minimal Techno Track. Wie gesagt, vom Unknown Artist Glandula Pitti heißt er. Glimmerman ist die Rückseite für all diejenigen, die da vielleicht mal etwas forschen wollen. Davor haben wir die Zusammenarbeit gehört zwischen Benjamin Brunn und dem alteingesessenen Move D alias David Mufong aus Heidelberg, der in den 90er Jahren schon großartige abstrakte Techno-Platten fabriziert hat. Eine wurde zuletzt wieder veröffentlicht, Kunststoff. Die beiden haben sich zu einer mehrtägigen Session getroffen, gearbeitet, geschlafen, Joghurt gelöffelt. Wenn der eine schlief, hat der andere die Loops weitergearbeitet, weitergetrieben. Herausgekommen ist ein Werk, dessen Tracks sich großartig langsam aufbauen, entwickeln und dann sogar Strukturen annehmen aus ihrer Zerfaserung heraus, die man hier und da durchaus tanzbar nennen kann. Ich finde das ganz faszinierend. Tracks, die bis zu 17 Minuten lang sind. Let's Call It A Day ist ein wirklich starkes, atmosphärisches Album geworden von Move D und Benjamin Brunn, aus dem ich eben den Titel Omega gespielt habe. Na, wieso kommt denn hier jetzt nichts? Meine alte Krankheit, den Regler nicht hochzuschieben. Here comes the night. Das hier ist Ned Mika aus Essen, die im letzten Jahr ein wirklich gutes Trash-Punk-Elektro-Album veröffentlicht hat mit einem echten Highlight, dem gerade gehörten Girlfriend, das ich jetzt ganz schnell abziehen muss, sonst kommt der nächste Remix. Dieses Girlfriend nämlich ist jetzt remixed worden in insgesamt 4 Remixen, darunter welche von den Ned Mika-Freunden Schwefelgelb und auch von der Berliner Crew Mitte Kill. Die letztere habe ich als Remixer hier ins Spiel gebracht und möchte das Blatt hier nochmal etwas drehen. It don't matter when you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby. By the light of dawn and in my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. With me, either way, win or lose, when you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. It almost makes me crazy. Take it back to the good old days. Good home cooked food, good old steak. Long walks in the park, we would talk forever. Me and you together was the golden era. Never thought you'd be my ex-dame. Jones on the phone, used to give you long pet names. Now I feel alone, got me zoning off track. Looking at your pics, feeling like big. I want that old thing back. Can we go back to that? Can we go back to that? Like I was your queen. Feel safe in your arms, just where I wanna be. So wrapped and so in love, we were talk, making plans, sitting under the stars. Oh, long gone are those days, but I say, can we go back to that? Can we go back to that? Can we go back? I wanna go back. Can we go back? Throw in a sack, you rollin', I'm blowin' the back. Growing, I'm knowing the game is whack, but I know what it lack. Nikki's used to love her, but now she just a hoe in the track. She's tripping up, throw out a stack. I wanna blow out a back. Shame we low at the rap bars, replaced with the swagger. I'm sharp like the slash of the stab. You're hitting your face with the dagger. Still I be faced with the task. So shaking they ass. She got a bubble like she taking a bath. We taking it back. Yeah. Looking back at what we had. How did it end? It's such a shame, baby. Cause you were my all and everything. Everything. In my mind, we were fine, we were fly. But over time, I guess that we change. No matter what I wish, it won't be the same. Can't rewind to times we were loved. Never thought we'd end up breaking up. Super schön ist das. Hightech, sein neues Album heißt High Technology 2. Can We Go Back ist ein Titel daraus zusammen mit Talib Kweli und der britischen Sängerin Ayak. Hightech hat für dieses Album, das vor Soul und sich verzehrendem Gospel wirklich nur so strotzt, unter anderem die konkrete musikalische Hilfe auch seiner Familie, zumindest einiger aus seiner Familie, in Anspruch genommen. Can We Go Back, der Titel, den wir gehört haben. Und davor habe ich die Twilight Singers, The Twilight Singers, mal ins Spiel gebracht. Die Gruppe des Amerikaners Greg Dulli, der ehemals mit Afghan Whigs schon glänzen konnte. Es gibt eine neue EP von The Twilight Singers, A Stitch in Time. Und ich glaube, diejenigen, die von euch auf dem Gebiet etwas bewandert sind, haben die Stimme sofort erkannt. Die gehörte natürlich nicht Greg Dulli, sondern Mark Lanegan, dessen dunkles Organ den Opener dieser EP Live With Me veredelt hat. Ich bin hier langsam am Ende und möchte mich bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns am kommenden Sonntag hier bei dieser Gelegenheit wieder treffen würden. Vielen Dank, alles Liebe, alles Gute, mein Name ist Klaus Vier. Der letzte Track kommt, es war halb angekündigt worden, es ist ein älterer von dem 2004 Album von Mark One. Es heißt One Way und daraus der Titel Blow. Bye bye. 1 Uhr, Stuttgart. Der Gesundheitsgutachter der baden-württembergischen Landesregierung kritisiert das Gutachten des Bundes. Der Wissenschaftler Wasem hat den Stuttgarter Nachrichten gesagt, in dem Papier werde der Geldfluss der überregionalen Krankenkassen vernachlässigt. Wenn dieser Geldfluss durch die Gesundheitsreform verändert werde, könne zum Beispiel Baden-Württemberg höher belastet werden, als der Bundesgutachter Rürup ausgerechnet hat. München. Die CSU geht anscheinend davon aus, dass die Gesundheitsreform wie geplant in Kraft tritt. Die Nachrichtenagentur AP will erfahren haben, dass die wichtigsten CSU-Politiker grundsätzlich für die Reform sind. Es heißt aber, sie wollten noch über einige Punkte verhandeln. Es gehe dabei um die Belastung einzelner Bundesländer und um die Privatversicherungen. Berlin. Die CSU-Landrätin Pauli hat Ministerpräsident Stoiber noch einmal aufgefordert, nicht mehr für das Amt des Regierungschefs in Bayern zu kandidieren. In der ARD sagte Pauli, Stoiber habe Bayern nach vorn gebracht, nun solle er aber in allen Ehren aufhören. Viele in der CSU wünschten, dass Stoiber den Schritt von sich aus mache und nicht warte, bis er demontiert werde. Wildbad Kreuth. Die Bundestagsabgeordneten der CSU treffen sich heute zu ihrer Klausur. Sie werden sich in Wildbad Kreuth mit der Gesundheitsreform beschäftigen und mit der Kritik am Parteivorsitzenden Stoiber. Ihr Sprecher Ramsauer hat schon im Voraus erklärt, die Führungsdebatte in der CSU müsse aufhören, die Landesgruppe stehe hinter Stoiber. Detroit. Die deutschen Autohersteller wollen in diesem Jahr in den USA mehr verkaufen. Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie Gottschalk hat auf der US-Automesse in Detroit gesagt, die Möglichkeiten der deutschen Hersteller seien noch längst nicht ausgeschöpft. Man setze unter anderem darauf, dass die Amerikaner allmählich auf sparsame Autos umsteigen. Gaza. Palästinensische Extremisten haben den Pressefotografen freigelassen, den sie vor einer Woche entführt hatten. Der 50-Jährige sagte, er sei gut behandelt worden. Mehrere palästinensische Organisationen hatten die Entführung verurteilt und die Freilassung des Fotografen gefordert. Bischofshofen. Der norwegische Skispringer Anders Jakobsen hat die Vier-Schanzentournee gewonnen. Bester Deutscher war Michael Uhrmann aus Rastbüchel. Er wurde Zehnter. SWR Nachrichten, Redaktion Karl-Heinz Dreyer.